Und er hat ihre Herzen zusammengefügt. Wenn du alles, was auf der Erde ist, dafür ausgegeben hättest, hättest du ihre Herzen nicht zusammenfügen können, aber Allah hat sie zusammengefügt. Gewiss, er ist allmächtig und allweise.